Enschede, meine Heimstadt, wo ich geboren wurde. Also Enschede ist ja nicht so weit weg von hier, ist ja direkt an die Grenze. Und ich und meine Familie gehen öfters gerne hin. Es ist schön, da zu sein, weil es ist meine Heimstadt. Und wenn ich da bin, fühle ich mich irgendwie frei. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber es ist immer ein schönes Gefühl, da zu sein, weil ich bin da aufgewachsen und ich kenne da auch noch viele Menschen. Und wenn wir da hingehen, besuchen wir immer ein paar von diesen Menschen, die wir da noch kennen und mit denen wir noch Kontakt haben. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Kinder gewachsen sind, weil wir sind ja nicht immer bei denselben Menschen. Und ich kann mich erinnern, als wir letztens da sind. Also, nein, das letzte Mal, als wir da waren bei einer bestimmten Person, war ihr Sohn noch sehr klein und jetzt konnte er schon reden. Und ich fand das richtig süß, um zu sehen. Also, und ich kann dann auch Niederländisch reden. Hier in Deutschland rede ich das nicht so oft. Und zu Hause mit meinen Geschwistern sprechen wir hauptsächlich Englisch mit unserer Mutter. Also ich wurde dort geboren und bis ich 9 war, habe ich da gelebt. Und ich bin jetzt 18 geworden dieses Jahr. Also Hälfte, Hälfte jetzt. 9 Jahre hier in Deutschland gewohnt, aber auch 9 Jahre in die Niederlande. Deswegen fühle ich mich eigentlich an beiden Ländern richtig gezogen, aber weil ich hier hauptsächlich mehr in Deutschland bin, fühlt es sich immer schön an, wieder da zu sein. Auch das Essen da oder die Läden da, die gibt es hier nicht in Deutschland. Und um wieder die Läden da zu besuchen, ist auch immer schön. Und die anderen Sachen da zu sehen, die es in den Läden gibt. Zum Beispiel eine Frau, mit der meine Mutter eine Ausbildung früher gemacht hat, hat ihren eigenen Shop, einen afrikanischen Laden. Und da gehen wir auch öfters hin, also um ihr zu besuchen. Sie hat auch eine Tochter in meinem Alter, mit dem ich auch gerne rede, wenn ich da bin. Und es ist schön zu sehen, wie sie da leben und wie alle so sich so entwickelt haben, weil ich war ja klein damals, als ich von da gegangen bin. Und um zu sehen, dass alle einfach weiterleben und vielleicht neue Sachen gemacht haben. Also die haben jetzt andere Projekte gemacht. Also die leben weiter. Ich lebe hier mein Leben weiter, aber da es geht da auch weiter, auch wenn ich nicht mehr da bin. Und das ist auch schön zu sehen. Also letztens, als ich da war, kam auf einmal ein Onkel und er konnte sich nicht mehr an mich erinnern. Er meinte, ich sei sehr groß geworden. Er war ein guter Freund von meinem Vater. Immer noch, glaube ich. Und es ist lustig immer, wenn man diese Menschen sieht und wenn die mich sehen und denken, wie ist das passiert? Was ist passiert, dass du auf einmal so groß geworden bist? Und ja, es ist schön, diese Menschen zu sehen. Und die Connections, die wir haben, die Verbindungen miteinander, die wir haben, ist auch schön. Also wir lachen immer viel miteinander, wenn wir da sind. Also ja, deswegen mag ich es da, Zeit zu verbringen. Meine Eltern kommen aus Sierra Leone und sind am Ende 90er Jahren, Anfang 2000er Jahren nach Niederlande wegen dem Krieg. Ja, in die Niederlande gibt es tatsächlich sehr viele Sierra Leone.